Ich habe einen Spaziergang am Strand gemacht. Sehr schön da draußen. Und sehr gesund. Der frische Ozon. Jawohl, Sir. Besonders für jemand, der aus der Großstadt kommt. Ich werde Ihnen etwas sagen, Mackenzie. Ich glaube, ich packe meine Sachen und kehre in eben diese Großstadt zurück. Oh, ich weiß nicht, ob... Sie wissen nicht, ob Inspektor Gordon das gerne sehe. Er würde es nicht gern sehen, glaube ich, Sir. Waren Sie die ganze Nacht auf den Beinen? Ja. Dann können wir uns ja die Hand reichen. Haben Sie es gefunden? Tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir. Der Asche an Ihrer Uniform nachzuschließen, haben Sie Mülltonnen durchsucht, stimmt's? Und haben Sie gefunden, was Sie suchten? Nein, Sir, noch nicht. Aber Sie geben die Hoffnung noch nicht auf? Nein, Sir. Na dann, viel Glück. Inzwischen war es hell geworden und wieder nieselte Regen auf die Stadt. Im Haus der Mordens brannte Licht, als ich hereinkam. Steve, Sie? Ja, beziehungsweise was von mir übrig ist. Wollen Sie einen Kaffee? Oh, Sie sind ein Schatz. Kommen Sie mit in die Küche.